Paragraph 39, Übung 19a. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Lösen Sie diese Übung zunächst in Ihrem Heft und vergleichen Sie dann mit der Kassette. Eine kalifornische Filmgesellschaft wollte einen spannenden Goldgräberfilm drehen, der zum großen Teil in den Wäldern des nördlichen Kanada spielen sollte. Man hätte natürlich das winterliche Goldgräberdorf in den Filmstudios nachbauen können und die nachgemachten Holzhäuser, die krummen Straßen mit weißem, glitzerndem Salz bestreuen können. Aber der Regisseur wünschte echten Schnee, wirkliche Kälte und natürliches Licht. Deshalb brachte man alles Notwendige in mehreren schweren Lastwagen in ein einsames Dorf an der kanadischen Grenze. Etwas Besseres hätten sich die Schauspieler nicht vorstellen können, denn es bedeutete für sie einige herrliche Tage in den ruhigen Wäldern Kanadas. Dort war noch kein richtiger Schnee gefallen und die Schauspieler faulenzten in der warmen Oktobersonne, angelten in den nahen Seen und genossen ihre freie Zeit. Nach 3 langen Wochen verlor die Filmgesellschaft endlich die Geduld, denn jeder nutzlose Tag kostete eine Menge harter Dollars. So ließ sie 20 große Lastwagen voll von teurem Salz nach Kanada kommen, was wieder einiges gutes Geld kostete. Das Salz wurde von kanadischen Sportfliegern über das ganze Dorf verstreut und es war, als es fertig war, eine wunderschöne Winterlandschaft. In der nächsten Nacht begann es zu schneien. Am frühen Morgen lag in den schwarzen Wäldern ringsum dicker Schnee. Nur in dem Goldgräberdorf war nichts anderes zu sehen als hässlicher brauner Matsch.